Bildschirm. Also, ich habe hier zwei Leute von der antifaschistischen Linken International. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr habt hier in Leipzig in der autodidaktischen Initiative gerade einen Vortrag und eine Diskussion gehalten. Was war das für eine Veranstaltung? Wir sind eingeladen worden, was zu erzählen zu antimuslimischem Rassismus und muslimischem Feminismus. Und dazu haben wir vor 2 Jahren angefangen zu arbeiten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass in unserer Gesellschaft es wahnsinnig viel antimuslimischen Rassismus gibt. Und wir gesagt haben, wir müssen uns da drin orientieren und neue Bezugspunkte suchen und vor allen Dingen auch Bündnisse suchen zu Menschen, die von diesem Rassismus betroffen sind. Und haben da gesagt, okay, wir finden muslimischen Feminismus interessant, weil es explizit linke, muslimische Menschen sind, die aus einer muslimischen Perspektive gegen patriarchale gesellschaftliche Strukturen ankämpfen. Also es ging auch darum, neue Bündnispartner zu finden für eure politische Arbeit. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, okay, wir müssen jetzt mal muslimische Betroffene oder muslimische Feministinnen oder? Ich würde sagen, die Notwendigkeit entspringt aus der Konsequenz unserer Analyse. Also wenn wir sagen, wir leben in einer kapitalistischen, in einer sexistischen, in einer rassistischen Gesellschaft, dann ist es klar, dass wir das nicht als lokale, kleine Antifa-Gruppe alles ändern können, sondern dass wir uns genauso breit aufstellen müssen, wie die Betroffenheiten auch in der Gesellschaft vorhanden sind und dass wir halt nicht Politik im Namen von irgendwie anderen Leuten, mit denen wir überhaupt keinen Kontakt haben, führen oder machen, sondern Politik gemeinsam mit Leuten, die betroffen sind, in Situationen, in denen wir selbst betroffen sind, um Verhältnisse zu verändern, um Veränderungen anzustoßen. Haben auch so historische Ereignisse wie zum Beispiel die NSU-Morde oder andere Übergriffe damit reingespielt? Also wir haben uns 2013 vor allen Dingen viel mit dem NSU beschäftigt und haben in dem Zuge vor allen Dingen viel darüber diskutiert, dass wir als Antifa-Bewegung nicht mitgeschnitten haben, was da eigentlich passiert und eigentlich genau gar keine Vorstellung hatten, dass es sowas wie ein NSU, also ein Netzwerk von Nazis gemeinsam verschrubbelt mit dem Staat, mit dem Verfassungsschutz, so weit geht, dass sie Menschen ermorden. Und dass das genau in der Antifa-Bewegung nicht wirklich bewusst war, dass aber innerhalb der migrantischen Communities und der Betroffenen diese These, dass es Nazis sind und die eben genau diese Verknüpfung zwischen den neuen Morden hergestellt haben und in Kassel standen mit einem Transbi, kein 10. Mord, dass das sozusagen in linksradikalen Antifa-Bewegungen genau nicht bekannt war, aber eben in den migrantischen Communities schon lange Thema war. Und genau, wir haben anstatt in Selbstgeißelung zu verfallen, warum wir es nicht mitbekommen haben, eben den Schluss daraus gezogen zu sagen, das müssen wir in Zukunft ändern und wir brauchen stärkere Kontakte, um eigentlich wirklich wirksam zu kapieren, in was für einem Staat wir leben und was es eigentlich heißt, wenn Staat und Nazis Hand in Hand gegen migrantische Menschen in dieser Gesellschaft vorgehen, dass wir das aus unserer eigenen Perspektive gar nicht wirklich begreifen könnten, sondern eben einen breiteren Kontakt brauchen zu Menschen, die das miterleben und die sehr wohl eigene Deutungen davon haben. Und da eben den Schulterschluss auch zu suchen und zu sagen, wie man da gemeinsam auch gegen kämpfen kann. Und konkret für dieses Projekt war der Anlass, dass wir eine journalistische Anfrage bekommen haben, ob wir den IS als faschistisch deuten würden. Und wir diese ganze Debatte um irgendwie, wie labelt man jetzt den IS, irgendwie total schräg fanden und natürlich irgendwie, ja, der IS ein Problem ist, aber die Frage, inwiefern das eigentlich als Politikum hochgekocht in Deutschland zum Problem erhoben wird, sozusagen eigentlich die erste Frage ist von, wieso gibt es dieses Schreckensbild und dann vor allen Dingen diese Debatte darum, eigentlich nicht zu verstehen, woher kommt der IS historisch und einfach Begriffe, die man in Deutschland als Feindbild benutzt, zu labeln auf einen völlig anderen Kontext. Und da haben wir eben gesagt, das finden wir total problematisch, diese ganze Abgrenzungspolitik, die dahinter steht. Und wir wollen andere Bezüge suchen. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Auf jeden Fall hat es Gespräche gegeben. Genau, Genossinnen von uns haben in ihren nächsten Umfeldern nach Gesprächspartnerinnen gesucht, die entweder selbst muslimischen Glaubens sind oder die aus muslimischen Familien kommen oder aus muslimischen Mehrheitsgesellschaften oder da mal längere Zeit gelebt haben. Und in diesen Gesprächen ging es um unterschiedliche Sachen. Also und das, ich glaube, eine Frage war, wie unter anderem, wie man antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft wahrnimmt hier und ob man das wahrnimmt. Und dann gab es da auch noch die Literaturrecherche. Hm. Willst du kurz sagen, was die Leute erlebt haben? Was so verschiedene Sachen waren, was ihr gehört habt in den Interviews? So, verallgemeinernd sagen, dass alle eine Form von antimuslimischem Rassismus in Deutschland wahrnehmen und dass es unterschiedliche Situationen sind, die sie erleben und dass es unter anderem davon abhängt, ob man beispielsweise hetero oder homosexuell ist, ob man ein Mann oder eine Frau ist oder trans. Ansonsten haben wir uns viel auch nochmal so Einordnungen gegeben zu, was sind die Moscheen, die es in Göttingen gibt, um da auch die Konfliktlinien zu verstehen. Und ich glaube, aber ein relevanter Punkt da drin war, dass Leute uns eben klar gemacht haben, man kann gar nicht sagen, die Moscheegemeinde ist jetzt so oder so, sondern dass es eigentlich viel eben nach Communities funktioniert und dass Leute in die Moschee gehen, wo ihre Community hingeht, wo ihre Sprache gesprochen wird oder wo ihre Familie hingeht und dass man nicht sagen kann, hey, die Person geht jetzt in die Moschee, die tickt politisch so. Dass das einfach nicht funktioniert und dass viele auch nicht alles toll finden, was da irgendwie so gepredigt wird. Genau. Und eine muslimische Genossin hat uns eben vor allen Dingen davon berichtet, dass es sehr schwer ist, als Linke eine Moschee zu finden, die genau das vertritt, was ihr eigentlich in ihrem Glauben wichtig ist. Und sie, genau. Also ihr habt mit verschiedenen Leuten gesprochen. Du hast gesagt, wie die politisch ticken. Was waren so Beispiele, wie ticken die? Und habt ihr auch Linke getroffen? Also linke Muslime? Wir haben eigentlich nur linke Muslime getroffen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich kann schlecht irgendwie sagen, so und so ticken jetzt irgendwie die. Ja, zu Linke und Religion gibt es ja auch viele Vorurteile, sag ich jetzt mal, oder viele Reflexe, dass viele sagen, ja, als Linke muss man noch Religion total ablehnen. Was war euer Gefühl dazu oder was habt ihr auch rausgefunden in Interviews dazu? Muss man als Linke Religion ablehnen? Wir halten das für totalen Quatsch. Wir haben eine tolle Broschüre dazu geschrieben. Es folgt ein kurzer Werbeblock. Die erste heißt The Women's Voices of Revolution zu antimuslimischem Rassismus und muslimischem Feminismus. Und wir haben dann auf unseren Veranstaltungen ziemlich viel erfahren, dass sich Menschen hingesetzt haben und Marx zitiert haben und gesagt haben, wir als Linke, das hat doch schon Marx festgestellt, können uns niemals positiv auf Religion beziehen. Daraufhin haben wir eine Broschüre geschrieben, die heißt Nachgelegt, A Woman's Voice is Not an Old Man's Revolution, in der wir darlegen, dass wir sehr wohl Marx zitieren können und dass ihr übrigens alle Marx falsch verstanden habt, weil Marx und Lenin sagen überhaupt nicht, man muss die Religion abschaffen, sondern sagen, dieses viel zitierte Religion ist das Opium des Volkes, möchten da drin aber eher verstanden haben, warum das Volk das Opium braucht und nicht sagen, deswegen müssen wir das Opium verbieten, sondern sozusagen eher genau diese gesellschaftliche Funktionsweise verstehen und eigentlich eher dafür sorgen, dass Menschen das nicht mehr brauchen. Mhm. Und das ist aber ein völlig anderer Zugang, als Menschen das zu verbieten. Mhm. Genau. Jenseits davon sind wir aber der Meinung, wir sollten selber denken, anstatt uns irgendwie daran zu orientieren, was Männer vor 100 Jahren gesagt haben. Das ist mehr als 100 Jahre. Sind der Meinung, genau aus dem, was die Genossin vorhin schon gesagt hat, die derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen sind einfach so, dass wir breitere Bündnisse suchen müssen und dass es ziemlich selbstvermessen ist, zu glauben, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und bleiben eher in identitären Abgrenzungen, anstatt größere Bündnisse zu suchen und gemeinsam dafür zu streiten, wie wir diese Gesellschaft verändern können. Mhm. Ihr hattet auch auf der Veranstaltung gerade über Widersprüche gesprochen und ihr habt oft den Eindruck, dass hier gerade in Städten wie Leipzig oder Berlin, wo die Szene relativ groß ist, Leute gerne einfach innerhalb ihrer Szene politisch arbeiten und einfach Widersprüche am liebsten aus dem Weg gehen und nur mit Leuten arbeiten, die nur hundertprozentig ihrer Meinung sind. Also ich glaube, dass das sehr uneffektiv ist und finde deswegen euren Ansatz so spannend. Also wenn es solche Widersprüche gibt, wie seid ihr mit umgegangen, mit Widersprüchen, mit politischen Widersprüchen, also mit potenziellen Bündnispartnern oder Bündnispartnern, die dann doch nicht 100% einfach eure Linie von vornherein schon hatten? Also ganz spontan fällt mir dazu ein, es gibt keinen widerspruchsfreien Raum. Also auch unsere Gruppe ist nicht widerspruchsfrei, die linke Szene ist nicht widerspruchsfrei. Ich könnte auch keinen pauschalen Widerspruch von muslimischen Genossinnen oder muslimischen Linken sagen. Also genau deswegen würde ich das eher generalisieren, die Antwort. Die Frage, wie man mit Widersprüchen umgeht, kommt darauf an, was das für ein Widerspruch ist. Also wenn, also ich meine, geht es um Inkonsequenzen, geht es um darum, dass irgendwie mit doppeltem Maß gemessen wird. Also das ist ja mannigfaltig, wie man widersprüchlich sein kann. Ja, ich glaube, so eine, auf der einen Seite so sehr allgemein eine Fehlerfreundlichkeit, eine Kultur des, du sagst jetzt etwas, womit ich nicht hundertprozentig übereinstimme, aber deswegen lehne ich dich nicht komplett ab. Also irgendwo eine Grundlage von, das sind zentrale Punkte. Das bedeutet nicht, dass es eine Beliebigkeit gibt an Positionen, aber irgendwo eine gewisse, einen gewissen Raum auch festhalten, herstellen, ermöglichen, wo man auch mal über Widersprüche ins Gespräch kommen kann und gucken, ob man sie auflösen kann, ob man selbst vielleicht auch Widersprüche in sich auflösen kann, wo man was lernen kann voneinander jeweils und da die Offenheit für haben. Es gibt ja gerade zur Zeit, wo es die Sache mit Rojava und dem türkischen Angriff darauf gibt, auch bekommt man es immer öfters mit, dass es ja auch Widersprüche gibt. Also wenn man zum Beispiel gerade mit Menschen mit türkischem Background irgendwie zusammen gegen Nazis arbeiten will und dann aber die teilweise reaktionäre Position in Bezug auf die kurdische Bewegung vertreten. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Also worauf unsere kurdischen Genossinnen immer wieder hinweisen, ist, dass das tatsächlich rechte Menschen mit türkischem Background ziemlich gut können, dass sie eben einerseits selber bei den Grünen oder bei der SPD sind und da sozusagen aus einer eigenen Perspektive von Rassismus betroffen nach Solidaritäten suchen und auf der anderen Seite aber dann ja rassistisch gegenüber Kurdinnen sich verhalten und dass das oft in der radikalen Linken so ein bisschen ein blinder Fleck ist und dass es da einen Umgang mit geben muss. Und genau, ich glaube, das ist für uns manchmal auch sehr schwer zu durchblicken, weil Leute dann uns gegenüber eben auf Deutsch die Sprache des Antirassismus sprechen und dann aber auf Türkisch eine andere Sprache sprechen und wir die nicht verstehen. Und genau, ich glaube, sich da drinnen zu orientieren in einem Rahmen, wo man sich nicht auskennt, das ist, glaube ich, oft ein Problem. So, und solche Momente hatten wir, glaube ich, öfter. Also auch eine Gaza-Demonstration, die in Göttingen stattgefunden hat, wo wir nicht wussten, wo wir uns positionieren sollten, weil wir sowohl das antideutsche Spektrum, was per se gegen Muslime gehetzt hat, nicht so gut finden, als auch nicht so richtig sicher waren, wer steht da eigentlich auf der anderen Seite und dann einfach merken, uns fehlt dann eine fundierte Auseinandersetzung, um da drinnen auch zu wissen, wer ist das und mit wem sind wir da konkret solidarisch und so eine Frontenbildung aus. Auf der einen Seite stehen irgendwie die Muslime und auf der anderen Seite steht die radikale deutsche Linke. Extrem gruselig und extrem furchtbar finden in Zeiten von einem krass ausufernden Rassismus. Genau, und auf der anderen Seite, wir aber auch wissen, wir wissen nicht, wer da steht und pauschal mit Menschen solidarisch zu sein, weil sie von Rassismus betroffen sind, kann eben auch dazu führen, dass man plötzlich mit Reaktionären zusammenarbeitet. Und deswegen war unser Ansatz eben zu sagen, wir müssen uns da drinnen viel besser auskennen, um auch irgendwie in so einem Minenfeld herumzutappen und zu wissen, ja, wo tappt man drinnen, wo liegen die Konfliktlinien, wer ist da wer. In so einem Kontext wird oft dann ja darauf hingewiesen, wenn man mit Muslimen arbeitet oder wenn es um antimuslimischen Rassismus geht, dass man ganz oft dann aber auch wieder die Frage stellt, ja, aber wie steht ihr zum IS oder wie steht ihr zum Dschihadismus? Und meine Frage wäre jetzt, ob ihr da linke Antworten drauf habt, oder wie man mit solchen, ja, wie man mit diesem Widerspruch irgendwie umgeht, dass man das Gefühl hat, wenn man in Deutschland mit Muslimen zu tun hat, sich da immer das, was mit Islamismus zu tun hat. Also uns ging es ja genau vor allen Dingen darum, zu versuchen, genau das nicht zu tun, sondern zu sagen, wir reden nicht über irgendwie, wie reaktionär der Islam ist, sondern wir versuchen ganz im Gegenteil auch zu zeigen, dass es da drin eben auch andere Strömungen gibt und dass es sehr wohl eine ganze Menge linke Muslime gibt und dass die überhaupt nicht sichtbar sind in dieser Debatte. Und genau deswegen war es uns eben ein Anliegen, da das für uns selber erstmal klar zu kriegen und Kontakte herzustellen und in die Debatte einzubringen, genau, die gibt es. Und aus dieser Unsichtbarkeit oder Blindheit ein Stück weit hinauszutreten. Mhm. Habt ihr vielleicht... Vielleicht auch das, was du beschrieben hast, diese Verknüpfung von, selbst wenn der Staat, die Medien irgendwie irgendeine Form von Raum geschaffen wird, damit Betroffene von antimuslimischem Rassismus das mal artikulieren können, dass das verknüpft wird oder eine Bedingung gesetzt wird, dass da irgendwie auch noch die Gefährdung durch Muslime oder durch den Islam mit thematisiert werden muss, dass das ein Herrschaftsinstrument ist und ein Mechanismus ist, um auch nochmal eine Selbstvergewisserung nach innen zu machen. Denn in dem Augenblick, in dem beispielsweise ein Bundesprogramm oder ein Journalist von Öffentlich-Rechtlichen einfordert, sag doch mal auch ganz typisch was zu Frauenunterdrückung, dass auch eine klare Positionierung ist, wer stellt sich quasi auf die Seite, die sich gar nicht rechtfertigen muss und die gar nicht erst argumentieren muss, wir achten Frauen oder wir sind demokratisch. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz eindeutig dazu zu verstehen, wozu das die Verknüpfung da gemacht wird. Mhm. Ja, vielleicht... Wenn ihr schon von sich besser auskennen oder so gesprochen habt, vielleicht habt ihr einfach noch zum Schluss ein paar Literaturtipps oder ein paar Informationen oder auch vielleicht Filme oder so, die man sich angucken kann. Kleiner Werbeblock, Also ich sag erstmal zu meinem Teil, solange ihr da noch reinguckt, dass ich die Broschüren auch beide sehr empfehlen kann. Und für mich die erste emanzipatorische Herangehensweise dann mit dem Thema im deutschsprachigen linksradikalen Raum oder im linken Raum überhaupt da versucht worden ist. Und ich würde gerne, dass alle Menschen diese Broschüre lesen. Ich glaube, einen Blog, den ich aktuell empfehlen kann, ich glaube auch nochmal aufgrund der Aktualität, die ihr irgendwie so seit Dezember nochmal bekommen hat, ist ein Portal, der vor allen Dingen aus einem iranischen Kontext kommt, My Stealthy Freedom. Und das ist ein Portal, wo Frauen dazu aufgerufen sind, Fotos von sich ohne Kopftuch zu posten. Genau, und das ist, glaube ich, gerade irgendwie jetzt vor dem Hintergrund der wieder aufgeflammten Proteste und der vielen Frauen, die auch dafür gerade in den Knästen sitzen, dass sie auf öffentlichen Plätzen im Iran ihr Kopftuch auf einen Stock gebunden haben, nochmal ein ganz interessanter Blog, der sozusagen in dem Kontext steht. Ansonsten ein Buch, wo ich das Gefühl hatte, wo einfach kulturell nochmal sehr viel an so Stereotypen irgendwie aufgebrochen werden, ist Sex und die Zitadelle, Liebesleben in der sich wandelnden arabischen Welt von Shirin El-Feki. Das ist ein Buch, was ich sehr verschlungen habe und wo ich sehr viel gelernt habe. Mhm. Ihr hattet vorhin noch was von Filmen erwähnt, weil vielleicht lesen manche Leute nicht so gern und schauen über Filme. Ja, genau, da gibt es zum einen einen Spielfilm namens Takwakur. Das ist die Verfilmung eines Romans von Michael Mohammed Knight, einem US-amerikanischen Konvertiten, der in seinem Roman eine fiktive muslimische Punkkultur, Musikszene skizziert. Und im Anschluss an das Buch haben sich Leute, Muslime, gedacht, das ist so toll, das wollen wir Realität werden lassen. Mhm. Das ist ein Film, den wir empfehlen können. Mhm. Sag mir mal, wie buchstabiert man das? TAQUACOR wird T-A-Q-U-A-C-O-R-E. TAQUACOR. Ist geschrieben. So. Ja, und zwar kein Film und auch kein Buch, aber Poetry Slam oder in dem Format Poetry Slam können wir iSlam empfehlen. Das ist ein Kollektiv von Muslimen und Muslimen in Deutschland, die über iSlam ihre Texte verbreiten. Können wir sie empfehlen. Sind cool. Sehr humoristisch pointiert, manchmal auch sehr spitz, aber zeigen, glaube ich, so einen sehr, sehr guten Einblick in eine betroffene Perspektive. Also iSlam auf Deutsch geschrieben. Genau. Cool. Dann danke ich euch sehr für das Interview. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was noch ganz dringend gesagt werden müsste. Vielen Dank für die Einladung. Ja, cool. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Arbeit. Danke, euch auch.